Wir sind die grünen Teufel, morgens besoffen und klar. Klingt die Musik der Motoren, geben wir nichts verloren. Springen bei jeder Gefahr, über der Erde zu schweben. Jeder für sich allein, allein, kann's noch was Schöneres geben, als falsche Gegner zu sein. Wir segeln durch. Yeah!